Neurotransmitter, die stille Post im Körper. Die Erforschung der Psychosomatik lehrt uns, dass jeder relevante Gedanke sich körperlich auf mehr oder weniger deutliche Weise niederschlägt. Neurotransmitter sind dabei jene biochemischen Stoffe, die vom Körper gebildet und ausgeschüttet werden, um die Kommunikation der Nervenzellen untereinander zu gewährleisten, indem die Informationen in elektrische Impulse umgewandelt werden. Dadurch verändert sich das Aktionspotenzial an den Kontaktstellen, sodass das Signal durch Ionendiffusion weitergegeben wird. Sei es etwa, dass ein persönliches Unglück Ihnen Herzrasen beschert, weil Ihre Nebennieren Adrenalin, das Stresshormon, ausstoßen, oder dass Sie bei einem langweiligen Fernsehfilm einfach einschlafen, weil Serotonin und Co. Ihre Kreislaufaktivität regelrecht herunterfahren. Oder dass Sie vor lauter Endorphinen Ihren grippalen Infekt nicht spüren, der nicht durchbricht, weil Sie bis über beide Ohren verliebt sind. Nun gibt es auch eine Vielzahl von Botenstoffen oder Hormonen, die nicht nur das Verhalten oder Empfinden steuern, sondern ganz direkt auf den Körper und seine Entscheidungen wirken. So tragen Carnitin, Somatropin und Testosteron zum Aufbau und Wachstum unserer Muskeln bei. Melanin färbt Augen, Haut und Haare und Vasopressin regelt die Nierenfunktion und den Blutdruck. Diese Substanzen werden natürlich, genau wie Adrenalin, Endorphin und Serotonin, nur auf Anforderung ausgestoßen. Gibt es keinen Befehl zur Ausschüttung der Neurotransmitter, dann geht alles seinen physiologisch unauffälligen Gang. Ein solcher Befehl etwa zum Muskelwachstum kann entweder durch Muskelanspannung beim Training zustande kommen, oder eben durch den authentischen Gedanken daran. Das macht für unsere Hormonproduktion keinerlei Unterschied. Sie steuern mit Ihren Gedanken Ihren Körper. Sehen Sie ein Krimi, bekommen Sie Herzklopfen. Sehen Sie einen Erotikfilm, spüren Sie Erregung. Sehen Sie einen Tierquäler- oder Kinderschänderfilm, empfinden Sie Wut, Traurigkeit oder Abscheu. Vorausgesetzt, Sie interpretieren das Geschehene nicht gegenteilig. Der Ausstoß von Hormonen aufgrund von Gedanken, das ist Endokrinologie und kann zur pathologischen Psychosomatik führen. Eingebildet ist da nichts. Der Körper reagiert ganz real auf Gedanken. Er ist lediglich nicht organisch krank. Und nun kommt's. Unsere Dickmacher, in der Hauptsache Cortisol, Insulin und Östrogen, treten in ihrer besonderen Mischung, die zum Fettaufbau führt, natürlich auch nur auf eine spezielle Anweisung hin auf. Dieser Befehl ist ein subjektives Mangelempfinden, also die Angst davor, etwas nicht zu haben, was man aber braucht. Allein diese Empfindung und der damit verbundene Steuerbefehl an ihr endokrines System ist es, der über schlank und nicht schlank entscheiden. Verstehen Sie, nicht das Essen macht Sie dick, sondern Hormone aufgrund Ihrer Angstgedanken. Und wenn Sie anders denken, können Sie wieder abnehmen. Diese Angst resultiert aus drei Gründen. Damit Sie wirklich abnehmen und dauerhaft schlank bleiben, müssen wir diese Ursachen einmal genau analysieren.